3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kommunistenkneipe. Heute sprechen wir mit René Arnsburg über Gewerkschaftsarbeit mit Schwerpunkt auf die Gewerkschaft Verdi. René arbeitet für den Berliner Manifestverlag, ist Mitglied der SOL, der sozialistischen Organisation Solidarität und aktiv im Netzwerk für eine kämpferische und demokratische Verdi. Wir reden über schlechte Tarifabschlüsse, die Kräfteverhältnisse in den Gewerkschaften, die Rolle des Apparats und der Gewerkschaftsführung. Außerdem wollen wir uns darüber unterhalten, was bedeutet Gewerkschaftsarbeit eigentlich aus kommunistischer Sicht und warum lohnt es sich als Linker oder Kommunistin in dieser Struktur aktiv zu sein und was wäre dafür eine geeignete Strategie. Hallo René. Hallo Fabian, danke für die Einladung. René, wir steigen gleich mit dem letzten Punkt direkt ein. Lenin hat in Was tun den Begriff des Ökonomismus geprägt, eine politische Strömung, die den Klassenkampf der Arbeiterinnen auf rein ökonomische gewerkschaftliche Forderungen beschränkt, etwa höhere Löhne oder bessere Arbeitsbedingungen. Diese Haltung führt laut Lenin nur zu einem trade-unionistischen, also gewerkschaftlichen Bewusstsein, bei dem die Arbeiterinnen ihre Stellung im Kapitalismus zwar verbessern wollen, aber nicht das System selbst in Frage stellen. Ähnlich hat sich auch Rosa Luxemburg geäußert in ihrer Schrift Sozialreform oder Revolution, schrieb sie dazu: Die Tätigkeit der Gewerkschaften beschränkt sich also in der Hauptsache auf den Lohnkampf und die Verkürzung der Arbeitszeit, das heißt bloß auf die Regulierung der kapitalistischen Ausbeutung je nach Marktverhältnissen. Die Einwirkung auf den Produktionsprozess bleibt ihnen der Natur der Dinge nach verschlossen. Für beide, also Lenin und Rosa Luxemburg, ist also klar, dass Gewerkschaftsarbeit ohne eine politische Perspektive der Überwindung des Kapitalismus rein an der konstruktiven Verwaltung des Kapitalismus mitwirkt. Gewerkschaften waren in Deutschland historisch auch immer dem rechten Flügel der Arbeiterbewegung zugehörig. Vom Burgfriedenspolitik zum Ersten Weltkrieg über das stilles Legin-Abkommen zur Abwendung einer Revolution nach dem Ersten Weltkrieg bis hin zu heute Sozialpartnerschaft, konzertierte Aktionen in den 60ern oder jetzt auch neulich mit Olaf Scholz und Co-Management in den Betrieben. Warum also sollte man sich als Kommunistin überhaupt in die Gewerkschaftsarbeit einbringen? Ich finde den Einstieg mit Lenin und Luxemburg eigentlich ganz dankbar, um genau diese Frage zu diskutieren, weil Lenin und Luxemburg und andere haben den begrenzten Charakter der Gewerkschaften richtig erkannt, auch das, was du vorgetragen hast, ne? Gerade also Mitverwaltung des Kapitalismus ist vielleicht eher eine Folge, aber der Grundsatz der Gewerkschaften ist ja eigentlich, um eine Verteilung des Mehrwerts zu kämpfen. Ne? Also Lohnerhöhung zwackt sich dann von dem, was die Kapitalisten sich als Mehrwert oder letztendlich als Profit in die Tasche stecken können, ab. Also es ist irgendwie so der rudimentärste Ausdruck des Klassengegensatzes, einen ökonomischen Kampf zu führen, Verkürzung des Arbeitstags, Erhöhung der Löhne. Und sie selbst haben aber festgestellt, dass die Mitarbeit von Sozialistinnen oder Kommunistinnen in den Gewerkschaften unabdingbar ist. Also der Kommentaren war das ja sogar so wichtig, dass sie das als eine der 21 Bedingungen für eine Aufnahme einer Organisation in die Kommentaren aufgestellt haben, dass die Arbeit in den Massenorganisationen Bedingung ist. Und damit meinten sie Fabrikkomitees, Betriebskomitees, aber natürlich auch Gewerkschaften, weil das, was ich gesagt habe, so der erste Schritt als ArbeiterInnen sich über seinen individuellen Arbeitsplatz hinweg zu organisieren im Betrieb oder auch über den Betrieb hinweg, ist ein erster Schritt hin Richtung Klassebewusstsein. Und das hat Lenin zum Beispiel im linken Radikalismus als Kinderkrankheit des Kommunismus auch aufgegriffen. Er hat das sogar so zugespitzt, sollen Kommunistinnen in den reaktionären Gewerkschaften arbeiten. Und das hat er ganz klar bejaht. Und das würde ich auch heute sagen, dass man das natürlich mit der politischen Perspektive braucht. Und vielleicht können wir da später auch noch drüber sprechen. Ich würde sogar sagen, auch für Gewerkschaften braucht es eine zumindest antikapitalistische Perspektive. Weil wenn wir sagen, Grundwiderspruch ist zwischen Arbeit und Kapital, dann wirst du natürlich immer in der Mitverwaltung landen und auch Errungenschaften werden immer angegriffen werden, wenn du als Gewerkschaft nicht sagst, okay, wir wollen diesen Widerspruch irgendwann überwinden, zumindest als Ziel, ob ohne jetzt, dass eine Gewerkschaft eine sozialistische Organisation ersetzen kann oder sowas, aber genau, zumindest das als Perspektive mit drin haben oder als Anspruch. Ja, vielleicht vergessen, also es gibt ja viele Leute, die dann irgendwie sagen, ja, so wie die Verdi sich gerade verhält, das ist ja gar keine kommunistische Gewerkschaft, da möchte ich auch gar nicht mitarbeiten. Ja, ich glaube, den Fehler, den viele auch machen, die sich selbst als Marxistin begreifen, ist, dass sie sozusagen vom Klasseninteresse der Arbeiterin sprechen, aber damit eigentlich immer nur das langfristige Interesse der Überwindung des Kapitalismus meinen, aber irgendwie so ein bisschen vergessen, dass irgendwie es ja auch ein Interesse gibt, einigermaßen irgendwie die Miete zahlen zu können oder irgendwie sich Dinge leisten zu können für den täglichen Bedarf oder sowas. Also dass es auch also ganz konkret darum geht, die Alltagsbedingungen, also von hier und jetzt und heute irgendwie zu verbessern. Also das spielt ja auch noch eine Rolle. Also ist man jetzt vielleicht als Student nicht so nah dran, aber Ja, ich würde, das kann man ganz gut aufgreifen, weil natürlich Luxemburg in der deutschen Sozialdemokratie zu der Zeit, also du hast Bastun erwähnt, ne, wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts, hat sich dann auch so ein Begriff des Nur-Gewerkschaftertums eingebürgert als Kritik auch an den rechten Gewerkschaftern, die gesagt haben, nee, ach, den politischen Kampf, den überlassen wir mal anderen und wir kämpfen hier um Lohn und Brot. Aber genau diese Trennung zwischen den Fragen des Alltags, der Lohnhöhe, wie zahle ich meine Miete, wie zahle ich mein Essen, wie versorge ich meine Kinder oder meine Familie, genau das zu verbinden mit einer über den Kapitalismus hinausgehenden Perspektive. Und du organisierst die Klasse im Kampf. Also das ist, glaube ich, das A und O, was auch Kommunistinnen bei Gewerkschaftsarbeit oder bei der Frage betrachten können. Du wirst nicht das Vertrauen der Klasse erreichen und du wirst aber auch das Klassenbewusstsein nicht über so eine rein ökonomischen Fragen hinaustreiben, wenn du immer am Rand stehst und sagst, Leute, kommt quasi mit einem vorgefertigten kommunistischen Klassenbewusstsein zu uns und dann überwinden wir das System, sondern du musst dich im Kampf verdient machen als Aktivistin. Du musst zeigen, dass es sinnvoll ist, über die Tagesfragen auch hinauszugehen, erklären, warum die Sachen immer wieder angegriffen werden, warum man, solange man im Kapitalismus ist, immer wieder um das bisschen Lohn kämpfen muss und dass wir eigentlich ein Klasseninteresse haben, was die Überwindung des Kapitalismus beinhaltet. Und also, na, da sind wir schon eigentlich mittendrin, so was ist unsere Aufgabe in Gewerkschaften, beziehungsweise warum sollte man da mitarbeiten? Und Lenin hat im linken Radikalismus das auch ziemlich direkt gesagt, dass man als kleine oder große kommunistische Organisation, wie auch immer, keine Gewerkschaften aufbauen wird, die pur sind oder rein sind, wo man wirklich von 100% das kommunistische Programm der Revolution hat, sondern die Gewerkschaften umfassen ja auch Teile, die noch nicht diese Schlussfolgerungen gezogen haben. Ja, genau. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen der Gewerkschaft und der Partei. Also das Lenins Parteikonzept ist, also das der Avantgarde sozusagen, ist ein Parteikonzept, kein Gewerkschaftskonzept. Also das geht nicht darum, dass alle Arbeiterinnenorganisationen genauso aufgebaut sein müssen, sondern man kann Gewerkschaften auch irgendwie als so eine Art Vorfeldorganisation begreifen. Und natürlich muss man sich auch irgendwie um Alltagsprobleme kümmern. Also Rosa Luxemburg hat ja da den Begriff der revolutionären Realpolitik geprägt. Man muss schon auch über das unmittelbare Interesse, also das Arbeiterinnen ja auch haben, da kann man nicht einfach drüber hinweggehen und immer so vertrösten, auf später gibt es eine Revolution und dann wird irgendwie alles gut, was ja auch nicht stimmt, weil natürlich ist eine Revolution auch kein Selbstläufer, sondern man muss schon auch irgendwo ansetzen bei den Alltagsproblemen der Menschen, um dann, wie du schon richtig gesagt hast, irgendwie da die Überleitung zu machen und die Zusammenhänge herzustellen. Aber damit sind wir eigentlich auch schon bei meiner nächsten Frage. Eigentlich ein Thema, das zu dem man auch eine eigene Sendung machen könnte, aber vielleicht kriegen wir es ja auch hin, das in Kürze zu besprechen. Wie würdest du derzeit die Ausgangsbedingungen bzw. die Kräfteverhältnisse im Klassenkampf einschätzen? Also die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland befindet sich ja entweder in einer Stagnation, wenn man sozusagen so ein bisschen positive Lesart haben möchte, oder in einer Rezession. Es gibt jetzt zwei Tendenzen. Einerseits so ein Kriegskeynesianismus, der hunderte Milliarden in Rüstungsprojekte steckt. Und andererseits jetzt mit Trumps Zöllen, auch wenn es jetzt wieder so eine 90-Tage-Atempause gibt, einen sich abzeichnenden Handelskrieg, der insbesondere exportorientierte Wirtschaftsstandorte wie jetzt oder Wirtschaftsmodelle wie jetzt in Deutschland vor große Herausforderungen stellen wird. Also Absatzmärkte werden wegbrechen, das Kapital wird den Druck an Lohnabhängige weitergeben, das es selbst verspürt. Wir haben eine CDU-geführte Regierung absehbar, die von deren rechten, radikalen, neoliberalen, wirtschaftslibertären Flügel unter Merz dominiert wird, eine SPD, die abseits von Symbolpolitik in einigen Bereichen im Grunde ähnliche neoliberale Überzeugungen teilt. Wie ist jetzt die organisierte Arbeiterinnenbewegung in der Gewerkschaft aufgestellt, um sich dagegen zu wehren? Ich habe, als du mir die Frage geschickt hast, tatsächlich länger darüber nachgedacht, wie man das in irgendeiner Art und Weise kurz fassen kann. Und wie sind wir aufgestellt für den Klassenkampf, der sich auch verschärfen wird? Also du hast ein paar Sachen aufgezählt, neue Merz-Regierung, die haben da einige richtige Hämmer in der Tasche. die sie jetzt gerade rausholen, also Angriff auf den 8-Stunden-Tag. Ne, wir erinnern uns zurück, es war eine Bewegung wie die Novemberrevolution notwendig, um in Deutschland den 8-Stunden-Tag einzuführen. Jetzt wird der angegriffen, das Streikrecht, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Verschärfung der Migrationsgesetzgebung und so weiter und so fort. Also Bürgergeld, Rente, das ist eigentlich in allen Bereichen, die mal erkämpft wurden, sind da jetzt Angriffe. Wie sind wir aufgestellt? Denkbar schlecht, aber mit Potenzial. So, also wir sind denkbar schlecht aufgestellt, weil die sogenannte Zeitenwende, Militarisierung wirkt ja nach innen und nach außen. Also wir haben auf der einen Seite, hast du gesagt, also Kriegskeynesianismus, das wird in bestimmten Bereichen der Industrieproduktion eine Wirkung entfalten, weil wenn du einfach Kapazitäten aufbaust, die Zulieferer, die Metallindustrie, da werden neue Jobs geschaffen, aber sie werden auch kürzen, sie werden im sozialen Bereich angreifen, sie sagen zwar Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen, aber was genau das ist oder ob damit wirklich nur Schienen und Autobahnen Richtung Osten für den zukünftigen Krieg gedacht sind, das steht noch in den Sternen, aber dass sie das Budget kürzen werden auf Bundesebene, also auch auf Landes- und kommunaler Ebene, das steht an. Und das heißt, das Potenzial für Widerstand wächst und auf der einen Seite sind die Gewerkschaften so schlecht organisiert wie noch nie in ihrer Geschichte. Also wenn wir uns wirklich die letzten 20 Jahre angucken, DGB-Gewerkschaften haben, ich weiß nicht, zwischen 4 und 5 Millionen Mitglieder verloren. Und dabei ist die Arbeiterinnenklasse, die Anzahl der abhängig Beschäftigten in Deutschland, so groß wie noch nie, also über 46 Millionen. Die schlechte Organisierung ist zwar ein Hindernis bei Kämpfen, aber auf der anderen Seite haben wir eine ganze Schicht von jungen Leuten, die jetzt in die Arbeitswelt kommen, die zum Teil noch zur Schule, auf die Uni gehen, die nicht vorbelastet sind. Die sind nicht vorbelastet von der Niederlage der Sowjetunion 89-90, vom Siegeszug des Neoliberalismus. Die kennen nichts anderes als Krise. Die wissen, dass sie sich wehren müssen. Aber die haben auch nicht die reformistischen Illusionen, ich sag mal ehemals sozialdemokratischer Familien oder sowas. Ne? Sozialdemokratie war sehr lange sehr stark verankert, auch in den Gewerkschaften. Reden wir vielleicht später nochmal drüber. Aber die ganze Situation ist so zugespitzt mit Krieg, Umweltfragen, sozialer Misere, dass der Raum für Reform, also auch bei den Leuten im Bewusstsein, total gering ist. Und da zu weitergehenden Schlussfolgerungen zu kommen, und wir haben so ein bisschen, haben wir was gesehen 2023, als wer die große Tarifrunde öffentlicher Dienst, Post und andere gemacht hat, da sind 200.000 Leute in die Gewerkschaft eingetreten. Das war ein Moment, wo die Leute verstanden haben, Gewerkschaft ist etwas, womit ich für meine Interessen kämpfen kann. Und für die Wochen, da wurde von Generalstreik in der Presse schon gesprochen und weiß ich was. Also da wurden ganz andere Sachen diskutiert. AfD, Migration, das war komplett weg von der Bildfläche, für ein paar Wochen zumindest. Und die Arbeiterinnenklasse war zurück. Wir haben das jetzt bei der Wahl gesehen. Es gab eine massive Hinwendung zur Linkspartei, also mitgliedermäßig, aber auch auf einer Wahlebene. Nicht so viel wie 2017 oder die Wahlergebnisse zuvor, aber zumindest weit weg von der Katastrophe, die einige, ich auch, letztes Jahr erwartet haben. Vor allen Dingen junge Leute. Und das ist die Hoffnung, die wir haben und das Ansatz, der Ansatzpunkt. Das ist das Potenzial. Werden wir es ausschöpfen können? Das hängt natürlich von den Organisationen ab. Wie sind die aufgestellt? Wie werden jetzt Linke, Kommunistinnen in den Gewerkschaften, Bewegungen, die Gewerkschaften selbst darauf reagieren? Das ist natürlich die Frage. Werden wir das Potenzial ausschöpfen können oder nicht im Klassenkampf? Ja, man muss ja auch sagen, also um da vielleicht jetzt ein bisschen den Optimismus wieder rauszunehmen, wenn man sich mal so anguckt, was jetzt gerade in der populären Kultur so angedacht ist, ne? Also seit so ein Podcast wie jetzt zum Beispiel die Kommunistenkneipe hat vielleicht so 1000 Videoaufrufe, wenn man auf die Startseite von YouTube geht, kriegt man direkt irgendwelche rechten Videoblogger mit irgendwie 100.000 Aufrufen. Und nach wie vor ist es sehr, sehr populär in diesem Influencer, arbeite an dir selbst, also individualistische Lösung, du musst die Disziplin haben, du musst dich hier durchbeißen, sozusagen die Betonung des individuellen Vorankommens versus eben das, worauf wir jetzt setzen, kollektive Kämpfe. Also ich finde das noch nicht ganz so ein Automatismus, dass jetzt die jungen Menschen unbedingt den Gewerkschaften zuströmen. Also ja, es gibt auf jeden Fall in den letzten Tarifrunden gibt's so ein bisschen die Tendenz, dass wieder mehr Mitglieder eintreten. Aber klar, da kommt es natürlich auch auf die Performance der Gewerkschaft an. Da kommen wir später nochmal zu, wenn wir über die aktuellen Tarifabschlüsse sprechen. Also das kann ja auch dann direkt wieder desillusionierend sein. Aber erstmal ist so ein bisschen mein Eindruck, dass die verbreitete also die massenwirksame Ideologie immer noch die des Neoliberalismus irgendwie ist, gepaart mit einem sozusagen sich stärker um sich greifenden rechten Ideenwelt, die ja wieder an Boden gewinnt im Vergleich zu dem, was vielleicht vor 10, 15 Jahren noch, also weil ja klar, die Linke hat jetzt irgendwie mehr Stimmen bekommen, aber die AfD hat zum Beispiel fast 2 Millionen Nichtwählerinnen aktiviert. So. Also, und das kann natürlich sein, dass jetzt alles irgendwie Protestwahlen, dies, das und jenes ist, aber 2 Millionen Nichtwählerinnen sozusagen haben eben nicht die Linke gewählt, sondern die AfD. Und die AfD ist in aktuellen Umfragen jetzt gerade vor der CDU sogar. Mit 25% zu 24%. Ich bin da nicht ganz so optimistisch wie du, aber was natürlich nicht ausbleiben wird, ist, dass die Menschen merken, wie jetzt zum Beispiel in den USA, ohne jetzt darüber groß reden zu wollen, aber dass die rechten Angebote gar nicht für sie funktionieren werden. Und das ist dann natürlich eine Chance. Aber ich glaube, bis dahin haben wir erstmal ein paar dunkle Jahre vor uns. Wie siehst du das? Ja, ich habe jetzt auch nicht von Automatismus gesprochen. Ne? Wenn ich Potenzial sage, dann meine ich das in dem Sinne, das ist latent vorhanden. Ob wir das aktivieren können, hast du ja selbst gesagt. Das hängt davon ab, wie reagieren jetzt Linkspartei, Gewerkschaften. Gibt es ein Angebot? Und ich finde so ein bisschen, man muss ja auch sehen, die Leute brauchen nicht nur eine abstrakte Alternative, weil viele denken natürlich, klar, Kapitalismus kann jetzt irgendwie nicht das Ende der Fahnenstange sein und auch nicht das Ende der Geschichte vor allen Dingen, weil wir sehen ja, wie das alles gerade vor die Hunde geht. Aber das Alternativangebot muss auch insofern realistisch sein, als dass sie denken, damit etwas erkämpfen zu können. Also wenn du eine Partei wie die Linke hast, wenn du eine Organisation, eine Massenarbeiterinnenorganisation wie die Gewerkschaft hast, sehen das die Leute, sehen eine Strategie, die ein Kampfangebot macht, die zumindest erfolgversprechender ist, als sich jetzt dem Ist-Zustand, den Culture War, der Rechtsverschiebung auf der politischen Ebene irgendwie unterzuordnen. Das ist natürlich das Entscheidende dabei. Aber würdest du nicht auch sagen, und das ist das, was ich jetzt festgestellt habe, ne, ich arbeite jetzt für einen marxistischen Kleinstverlag, wenn du so willst, in Berlin. Das, was ich festgestellt habe, ist, dass es eine größere Hinwendung gibt. Wir sprechen hier nicht von 10 oder 100.000, aber das, was ich gemerkt habe, liberaler Feminismus, liberaler Antirassismus, diese Sachen, die stark damit verknüpft sind, wir müssen nur Chancen, Gleichheit schaffen auf irgendwie so einer rechtlichen, formalen Ebene und dann können das schon alle schaffen, dass das in den letzten Jahren stark in Diskredit geraten ist und Leute wirklich, also vor allem junge Leute festgestellt haben, das ist Bullshit. Also sie bleiben arm, sie bleiben diskriminiert, sie bleiben unterdrückt und das ist noch lange nicht beendet und da kann auch eine Baerbock so viel feministische Außenpolitik für Bombardierung anderer Länder machen, das wird trotzdem nichts an der Kriegspolitik oder an der Situation in Deutschland ändern. Also das ist schon meine Wahrnehmung gewesen. Das ist noch nicht der sozialistische Klassenkampf, den wir brauchen, völlig klar. Aber das meinte ich mit Potenzial, ne? Dass wir gewisse Ansatzpunkte zumindest haben. Also da würde ich dir voll zustimmen. Meine Befürchtung ist nur, dass jetzt sozusagen die für viele die naheliegendere Variante dann ist, in das andere Extrem zu gehen, sage ich jetzt mal, und das sieht man ja auch, wir haben jetzt wieder so eine neue Neonazi-Kultur, die so aussieht wie die Stiefelnazis aus den 90ern, ja. Selbst wieder in Berlin. Wir hatten erst, also bei der letzten Bundestagswahl war irgendwie die FDP diejenigen, die bei den Erstwählerinnen ziemlich gut abgegriffen haben. Und das sind auch nach wie vor viele junge Wählerinnen, die jetzt zur AfD geströmt sind. Das war auch schon das letzte Mal so. Aber jetzt, der Trend ist auch ein bisschen so weitergegangen. Also du hast vollkommen recht, dafür braucht es, glaube ich, auch so ein bisschen eine kämpferische Alternative. Und da sind wir bei den Gewerkschaften genau richtig, also bei den Verteilungskämpfen jetzt. Vielleicht allgemein, also auch das, was du sagst, also dass jetzt ihr als Verlag jetzt auch feststellt, es gibt auch einen größeren Bedarf wieder an marxistischer Bildung und sowas, das sieht man ja auch, dass dann zum Beispiel so Leute wie BAFTA und ihre Veröffentlichung zu Rassismus und Antirassismus dann sozusagen so durch die Decke gehen und so, dass man da, dass Leute halt merken, dass diese formalistischen Lösungen nicht ausreichend sind und dass sie auch Rassismus vor allen Dingen nicht ausreichend erklären, sondern irgendwie nur so als so ein moralisches Problem. Also da gibt's. Ja, ich meine, wer hätte gedacht, dass du mit marxistischer Theorie oder marxistischen Sachbüchern, also sowohl das, was bei dir erschienen ist, ne, Diversität der Ausbeutung, als auch der Rodney, der bei uns erschienen ist, wie Europa Afrika unterentwickelte, wo wir ja, also ich mit ihr viel zusammen unterwegs war, dass man mit so einem Thema ganze Seele fühlen kann, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, aber das zeigt, dass unter einer gewissen Schicht das Interesse groß ist, aber du hast natürlich recht, Es gibt gerade in dieser Neonazi-Kultur aus Ablehnung des liberalen Feminismus ja auch unter jungen Frauen einen Trend hin wieder zu extrem konservativen, extrem traditionellen Werten, wo du, verstehen ist immer so ein bisschen blöd, aber ich kann vielleicht einen gewissen Gedankengang nachvollziehen, wo du aus einer völlig liberalisierten, völlig entwurzelten und unsicheren Situation heraus nach irgendwas suchst, was dir Sicherheit gibt, was ein gewisses festes Rollenverständnis ist und dir nicht komplett individuell die Verantwortung überhilft, deines eigenen Glückes Schmied zu sein. Ne? Also wenn das Bundesfamilienministerium irgendwie keine Werbekampagne, ich baue mir meine Karriereleiter selbst und so einen Scheiß dafür Frauen anbietet, da gibt's eine Gegenreaktion. Und wenn es keinen Klassenkampf gibt, wenn es keine klassenkämpferischen Alternativen gibt, dann ist natürlich klar, haben wir das, dass es da in die rechte Richtung geht oder so, sogar auch radikal rechte Richtung dann, ne, mit dieser neuen Neonazi-Bewegung. Genau, also es kommt jetzt darauf an, es gibt viele Leute, die sich für marxistische Ansätze interessieren. Es kommt jetzt wirklich darauf an, die auch zu organisieren und eine reale Alternative aufzubauen, die irgendwie Leute auch davon überzeugt, dass es Sinn macht, irgendwie zu kämpfen und dass es eher Sinn macht, sich zusammenzuschließen, statt einen Ellbogen auszufahren nach links und rechts oder unten. Und da ist Gewerkschaftsarbeit ein Teil davon. Genau. Übrigens, wer sich für umfangreichere Diskussionen über das Verhältnis von Klassenkampf und Gewerkschaftsarbeit allgemein mal anhören möchte, den sei empfohlen, Harro hat im November 2024 eine Podiumsdiskussion zu Klassenkampf und Gewerkschaft mit Frank Deppe, Ulf Immelt und Georg Filbert moderiert. Die ist auch bei der Kommunistenkneipe erschienen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir mal vielleicht genau zu dieser Frage der kämpferischen Gewerkschaft. Also die letzten Tarifabschlüsse bei Verdi, von denen zu lesen war, waren ja die von Post und vom Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, also für Kommunen und Bund. Einige andere Tarifverhandlungen laufen noch, zum Beispiel die Charité Facility Management GmbH, eine outgesourcete Tochter der Charité, von der zum ökonomistischen Standpunkt aus, also sozusagen, was kann man sich dann am Ende des Tages leisten mit seinem Lohn? Was haben die Kolleginnen danach konkret in den Taschen? Kann man mit diesen Abschlüssen zufrieden sein, angesichts von über 20% Inflation innerhalb der letzten 5 Jahre? Nein, absolut nicht. Also wenn man sich das anguckt, es wird ja immer gesagt, und bei 2023, bei den Abschlüssen zumindest für das erste Jahr, kann man ein bisschen drüber diskutieren. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Lohngruppe, wo die Durchschnittsinflation mit der Lohnerhöhung ausgeglichen wurde. Aber gerade bei den unteren Lohngruppen ist es ja so, dass die reale Preissteigerung, also die persönliche Inflation für diese Leute, wesentlich höher ist, weil die Sachen, die eine hohe Steigerungsrate haben, wie Mieten, Lebensmittel, fallen ja bei denen viel stärker ins Gewicht, weil die sich ja eher selten Auto- oder Aktienpaket oder wenn man sich diesen Warenkorb für die Inflationsberechnung anschaut, was da drin ist oder anteilig ein Haus oder weiß ich was, das trifft ja auf die gar nicht zu. Das heißt, die Inflation ist da höher und die Lohnverluste aus den Jahren zuvor wurden nicht ausgeglichen. Und dann muss ich noch dazu sagen, das wird immer gesagt, ne, wir haben den Inflationsausgleich erreicht, aber das ist ja eigentlich nicht der Ansatz, auch nicht der ökonomistischer Ansatz von Gewerkschaften zu sagen, wir gleichen hier die Preissteigerungsrate aus, sondern wir wollen uns einen höheren Anteil an dem von uns geschaffenen oder verwalteten Mehrprodukt aneignen. Und das soll ja eigentlich, das bedeutet nicht nur Inflationsausgleich, wo du dann im Reallohn bei Null rauskommst, also weder Steigerung noch Absenkung, sondern du willst ja eigentlich eine Lohnerhöhung haben, um dein Leben irgendwie zu verbessern. Das ist ja eigentlich die Grundlage. Und da finde ich, also das finde ich dann schon immer kritisch. Guckst du dir die Abschlüsse an, die jetzt aktuell sind? Also Laufzeiten von 2 Jahren sind ja bei Tarifverträgen nichts Ungewöhnliches. Das allein ist schon ein massives Problem. Das haben wir gesehen, als 2022 die Inflation durch die Decke ging, hattest du gar keine Möglichkeit, Nachverhandlungen zu führen, weil du da in der Friedenspflicht bist, in der sogenannten. Das ist keine gesetzliche Vereinbarung, sondern eine tarifliche Vereinbarung. Die steht in den Tarifverträgen drin. Klammer auf, wenn das nicht drin steht, werden Gerichte trotzdem Streiks untersagen für die Dauer eines Tarifvertrags, weil das seit den 50er Jahren quasi rechtlicher Konsens ist, dass es eine Friedenspflicht geben muss zwischen Kapital und Arbeit bei Tarifverträgen. Aber wenn du da lange Laufzeiten, geringe Lohnerhöhungen abschließt, dann hast du unterm Strich natürlich weniger raus. Und jetzt sind nicht nur 24 Monate im Gespräch, sondern im ÖD gibt es ein Verhandlungsergebnis, das ist noch kein Tarifergebnis, da wird jetzt erst drüber abgestimmt bis Mai, Laufzeit von 27 Monaten. Und also es wird immer länger, das wird den Kolleginnen dann vorgegaukelt, dass das Sicherheit wäre, aber das ist Sicherheit fürs Kapital vor allen Dingen. Und das bindet einem selbst die Hände. Gewerkschaften treten auch in Tarifrunden größtenteils nur in Erscheinung, also als Tarifvehikel, wenn man das so will. Na gut, dann hast du eben über 2 Jahre, machst du nichts und dann kommst du in 1,5 Jahren um die Ecke und naja gut, dann müssen wir eine neue Tarifrunde jetzt machen. Also es ist so ein bisschen, die Ergebnisse sind schlecht. Und das ist nicht das, wofür Leute in die Gewerkschaft reingehen und auch nicht kämpfen wollen. Und das merkt man auch in den Reaktionen darauf. Ja, und es ist ja auch, so du sagst jetzt so, dass zumindest rechnerisch die Inflation ausgeglichen worden ist. Das ist ja noch nicht mal überall der Fall gewesen, ne? Also ja, teilweise gab es dann ja auch so eine Konstruktion, wie dann gibt es irgendwie so Sonderzahlungen, die aber nicht tabellenwirksam sind, also die jetzt eigentlich sozusagen auf die Lohnhöhe dann gar keine Auswirkung haben. Und naja, nun muss man vielleicht auch sagen, jetzt bei dem Abschluss bei der Post, da hat jetzt die Tarifkommission zwar zugestimmt, aber die Mitgliederbefragung hat eigentlich ergeben, dass 54% der Mitglieder, also die bei der Post arbeiten sozusagen, das abgelehnt haben. Und trotzdem hat die Tarifkommission zugesagt. Also das heißt, eine Mehrheit der Leute war bereit, weiterzukämpfen. Ey, da muss ich sagen, das ist Abstimmung in der Tarifkommission, das anzunehmen, ist eine Vollkatastrophe. Also du musst sehen, wenn 54% der befragten Mitglieder mit Nein stimmen, sie wollen das nicht annehmen, dann sind das die streikbereiten Teile. Schauen wir uns die 46% an. Was passiert, wenn es ein Verhandlungsergebnis gibt? Innerhalb von Verdi ist es meistens so, dass dann von Verhandlungsführung, von Verdi-Spitze, Fachbereichsleitung bis hinunter zu den betreuenden SekretärInnen dann gesagt wird, ja, das entspricht unserem jetzigen Kräfteverhältnis, mehr ist nicht dabei rauszuholen, wir brauchen mehr Mitglieder und so weiter und so fort. Das bedeutet, die Alternative weiterzukämpfen wird schon gar nicht offen und ehrlich diskutiert. Und natürlich haben eine ganze Reihe von Kolleginnen denn das Gefühl, und es ist auch eine reale Schwierigkeit, naja, wenn meine eigene Führung jetzt schon nicht weiterkämpfen will, warum soll ich denn das Ergebnis ablehnen, wenn sowieso nicht mehr drin ist? Das bedeutet, man stimmt gegen die weitergehenden Teile, die Mehrheit, 54%, die weiter streiken wollen, und ignoriert, dass man eigentlich einen großen Teil von denen, die auf Annahme gestimmt haben, aufgrund fehlender Alternativen auch noch mit einer richtigen Kampfperspektive könnte abholen. Also das ist, wenn du sowas machst, kannst du im Prinzip einpacken. Und ich sage mal, gerade bei Postdienste, Speditionen, diesem Fachbereich, der ist ultra zentralisiert, sehr top-down Entscheidungen. Kolleginnen in den Betrieben wissen zum Teil gar nicht, wie Entscheidungen über Streik und andere Sachen getroffen werden. Das wird wieder eine Austrittswelle nach sich ziehen. Und das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Du sagst, die Leute kommen nicht, wir sind zu schwach. Wann es aber kein Angebot gibt, weiterzukämpfen, dann treten Leute aus und dann bist du noch schwächer und das ist eine Abwärtsspirale. Keine Ahnung, wie sie dann gedenken, in diesen Bereichen das aufzuhalten, weil vorauseilenden Gehorsam kannst du vergessen. Das geben dir die Leute nicht. Und die sind schon sehr geduldig mit ihrer Gewerkschaft gewesen. Ich würde auch sagen, die Annahme, dass nur weil jetzt 46% mit Nein gestimmt haben, dass sie dann nicht streiken würden, ist auch ein bisschen, also warum sollten die dann nicht streiken? Also wenn sozusagen die Mehrheitsentscheidung dafür ist zu streiken, dann glaube ich kaum, dass die Kollegen sagen, nee, Moment mal, aber ich will jetzt nun wirklich nicht mehr Geld, ich streike jetzt nicht mit. So, also es ist total bescheuert. Es gibt dieses 75%-Quorum bei Verdi, eine Urabstimmung muss mit 75% mindestens Ja sein und eine Mitgliederbefragung müssen mindestens 75% mit Nein stimmen, damit die Tarifkommission überhaupt darüber nachdenken, Ergebnis abzulehnen. Und dieses Quorum muss fallen, das ist undemokratisch. Das kommt, die Begründung dafür ist zu sagen, naja, du kannst einen Streik mit einer knappen Mehrheit nicht gewinnen, was ich auch erstmal in Frage stellen würde, weil in vielen Betrieben hast du so einen verzahnten Ablauf, dass wenn du an einigen Stellen streikst, der Betrieb schon lahmlegt oder du hast bestimmte neuralgische Punkte, wie bei der BSR zum Beispiel so ein Müllheizkraftwerk oder andere Sachen, wenn da nur eine Handvoll Leute streiken, dann kann der Müll nicht mehr verarbeitet werden, dann läuft hier nämlich auch wieder gar nichts. Also es ist so, das Argument stimmt denn schon mal nicht. Und ich sag mal, wie du meintest, ne, wenn über die Hälfte sagt, wir wollen weiter streiken, das hier ist unsere Strategie, wie wir mehr rausholen können, da lassen sich doch von den 46% auch noch mehr Leute überzeugen. Oder von denen, die gar nicht abgestimmt haben. Weil hatte ich jetzt 2023 auch Leute, die gesagt haben, was soll der Scheiß, die nehmen das eh an, ich stimme jetzt hier gar nicht mehr mit ab. Was ist mit den Leuten? Ja, und letztendlich, wenn man sich aufbauen möchte, ist nichts besser als ein laufender Arbeitskampf. So, wenn man die Kampfstärke erreichen möchte, die Streikfähigkeit, dann ist bis dahin Streiken eigentlich die beste Variante, wenn es nur so ein, ich sag mal, so eine Routine wird, so ein Ritual, was man immer abzieht, dann weiß man eh, ah ja, zweites Treffen, dann werden die sich schon geeinigt haben am Ende, ne? Dann, warum sollte ich dann überhaupt mich da einbringen, wenn es eigentlich eh nur Folklore ist, dass man da mal für einen wahren Streiktag auf die Straße geht. Ja, genau. Das ist Gewerkschaft gewinnt im Kampf. Aber da muss man auch sagen, was du meintest, die typische Streikfolklore. Du hast drei Verhandlungsrunden. Erste Runde gibt's nichts. Man ist sich ganz böse. Zweite Runde wird dann schon ein bisschen geredet. Dann gibt's noch Sondierungen und Hinterzimmergespräche. Und in der dritten Verhandlungsrunde wird sich dann geeinigt. Das funktioniert ja auch nicht mehr. Das hat jetzt 30 Jahre in der Nachwendezeit hervorragend funktioniert, dass man sich irgendwie auf so eine Art und Weise einigt. Aber der Klassenkampf wird von oben massiv verschärft. Und es gibt sogar, also wirklich überzeugte, gemäßigte Sozialdemokratinnen innerhalb der DGB-Gewerkschaften, die jetzt feststellen, wir haben keine Sozialpartner auf der anderen Seite des Verhandlungstisches mehr zu sitzen. Die wollen uns rausdrängen. Das geht natürlich nur, weil die Gewerkschaften bereits so geschwächt sind. Aber es gibt keine Antwort darauf. Weil den Klassenkampf von oben kannst du nur mit dem konsequenten Klassenkampf von unten beantworten. Aber sie sind nicht willens, das zu gehen, weil sie dann diese Stellvertreterpolitik aufgeben müssen. Ja. Das ist so ein, da sind sie in der Zwickmühle gerade. Also der Mitgliederabstrom gefährdet die Position des Apparats und der Leute, die den Apparat besetzen. Und gleichzeitig sind sie nicht willens, quasi die Tore so zu öffnen für einen richtigen Kampf, der das umdrehen könnte. Weil auch das könnte ihre Position gefährden. Sehen wir auch 2023, öffentlicher Dienst, sehr kämpferisch in die Tarifrunde gegangen. Von Anfang an von Erzwingungsstreik als Möglichkeit gesprochen. Hatten sie ein Problem, die Leute dann wieder runterzuholen, als sie dann Schlichtungsergebnis hatten und das annehmen wollten. Aber das war so ein Angebot, was die Leute wahrgenommen haben. Es gab Streikversammlungen, Delegiertentreffen, wo Sachen diskutiert wurden. War jetzt nicht alles 100% so weitgehend, wie man sich das vorstellt, aber ein guter Ansatz. Und diesmal haben sie von Anfang an das ziemlich runtergekocht, weil das ihnen dann doch an einigen Punkten zu weit ging mit der Ablehnung und der Selbstorganisierung der Leute. Ja, man muss auch sagen, dass das die letzten 30 Jahre ja vielleicht auch nur deswegen funktioniert hat, weil man so kompromissbereit war und damit auch die ein oder andere Selbstschwächung mit in Kauf genommen hat, ne? Aber vielleicht, wo wir gerade drüber sprachen, was sind eigentlich die internen Kräfteverhältnisse in den DGB-Gewerkschaften? Wie würdest du zum Beispiel das Verhältnis zwischen hauptamtlichen, also Gewerkschaftssekretären, der Führungsebene und der ehrenamtlichen Basis beschreiben? Wird die DGB-Gewerkschaftsbewegung von bestimmten parteipolitischen Interessen beispielsweise dominiert? Du hast jetzt hier Sozialdemokratie mal in den Raum geworfen. Aber es gibt ja auch noch, ne, gerade was so die Vorstände angeht, gibt es ja schon immer auch so eine Art paritätische Besetzung. Irgendwer von den Grünen, irgendwer von der CDU ist auch mal mit dabei. Wie funktioniert das? Wie sind die Kräfteverhältnisse in der Gewerkschaft? Ja, du hast es ja schon gesagt, du hast die Parteien aufgezählt, die sich jetzt so in DGB-Vorständen, im Verdi-Bundesvorstand und auch auf den unteren Ebenen wiederfinden. Du hast eigentlich eine, wenn du so willst, grob dreigeteilte Gliederung. Also ich kann das, weil ich jetzt vor allen Dingen in Verdi aktiv bin, das vor allen Dingen dafür sagen. Du hast einen hauptamtlichen Apparat bis hoch zum Bundesvorstand. Das ist das höchste Gremium. Es gibt noch einen ehrenamtlichen Gewerkschaftsrat, der dem gleichgestellt ist, aber die hauptamtlichen Leitungen bis hin zur Bezirksebene bestimmen das Tagesgeschäft und bestimmen auch die Politik. Die sind, die hauptamtlichen Sekretärinnen sind die Verhandlungsführung oftmals in den Sachen und denen beigestellt sind ehrenamtliche Gremien auf allen möglichen Ebenen. Aber es ist so, was jetzt so politische Positionierung angeht, das wird von dem Bundesvorstand zum Beispiel festgelegt, ne, also als es 2022 Ukraine-Krieg ging in die heiße Phase, da gab es dann innerhalb weniger Tage eine Aufgabe der bisherigen antimilitaristischen Position, wie zum Beispiel in Kriegsgebiete keine Waffen liefern. Das wurde fallen gelassen. Das wurde nirgendwo in den Strukturen diskutiert, sondern das wurde ganz oben auf Bundesebene festgelegt, vor allen Dingen von der hauptamtlichen Leitung. Die prägen das Tagesgeschäft und wie die Gewerkschaft strategisch aussieht. Die prägen auch die Arbeit in den ehrenamtlichen Gremien oftmals, weil sie, also ist so ein bisschen zwangsläufig natürlich, weil du als Hauptamtliche ja Arbeit machst, die Ehrenamtliche, die selbst woanders arbeiten, nicht machen kannst. Also du musst irgendwie die Tagesaufgaben erledigen, aber das ist sehr weitgehend. Dann hast du eine ganze Reihe ehrenamtlicher Gremien und auf der untersten Ebene hast du eine, also insgesamt eine Entpolitisierung und eine Entleerung der Ebenen eigentlich. Also selbst das, was wir bei uns in ehrenamtlichen Fachbereichsvorständen, ich klammer jetzt mal Tarifarbeit aus, weil das hat einen unmittelbaren Bezug auf den Betrieb, was wir teilweise politisch im Fachbereichsvorstand diskutieren, spiegelt sich nicht zwangsläufig in der Arbeit der Betriebsgruppe, wo es sie überhaupt gibt, wieder. Und du kannst zum Beispiel auch gute politische Beschlüsse in ehrenamtlichen Gremien fällen, die aber keinerlei praktische Konsequenz haben, weil das in der Alltagsarbeit einfach keine Auswirkungen hat oder nicht umgesetzt wird, wenn die Leitung da auch was gegen hat. Also Du hast da eine sozialdemokratische Besetzung. Das sinkt aber in den letzten Jahren. Das ist die Schwächung der Sozialdemokratie insgesamt. Aber dieses Konzept von Sozialpartnerschaft und Co-Management und Sozialpartnerschaft, vielleicht auch für die HörerInnen, die damit nicht so, denen der Begriff nicht so geläufig ist, das ist der Gedanke, dass eben kein grundsätzlicher Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit besteht und dass man sich in einem permanenten Klassenkampf befindet, sondern dass man die Klassen sich in einer Art Ausgleich befinden, dass es eine Partnerschaft gibt, wo man zumindest die Interessen beider Seiten berücksichtigen kann. Und das beinhaltet an sich ja schon einen Kompromiss. Und innerhalb dieser Sozialpartnerschaft spielen dann vor allen Dingen Gewerkschaftshauptamtliche eine vermittelnde Rolle zwischen Kapital und Arbeit. Und darauf basiert ihre ganze Position. Sehr hohe Gehälter, sie sind Verhandlungsprofis und weiß ich was, rechtliche Profis, die sich dann eben für die Kolleginnen und Kollegen für bestimmte Sachen vermeintlich einsetzen. Und das ist auch was, wo dann Macht innerhalb der Gewerkschaft abgegeben ist an so einem Apparat. Und diese Stellvertreterhaltung ist natürlich wichtig, damit die Leute, die diese Vermittlungsposition einnehmen, weiterhin wirken können. Wenn die Leute sich selbst organisieren, gibt es auch, ne, bei der CFM ist ein gutes Beispiel, wo die Tarifkommission sagt, ja, wir bilden keine extra Verhandlungskommission, sondern die 25 Mitglieder der Tarifkommission sitzen bei uns in Verhandlungen. Da gibt es keine Gespräche unter, weiß ich was, 4 oder 8 Augen. Das ist eine Umverteilung von Macht innerhalb des Apparates, weil die vergrößert sich nicht an irgendeiner Stelle, sondern du musst dann wirklich sagen, okay, von der Spitze hinunter an die Basis, die Kolleginnen, die sich organisieren, die müssen da das Sagen haben. Ja, es sieht nicht besonders gut aus, weil auch die, die nicht Sozialdemokraten sind, vertreten diese sozialpartnerschaftliche Politik. Und das ist nicht auf Hauptamtliche beschränkt, sondern das ist in ehrenamtlichen Gremien, da hast du zum Teil SPDler, die aber im Widerspruch zur SPD-Politik eigentlich stehen, ne? Also die wirklich aus diesen ehemals sozialdemokratischen Familien kommen, aber eigentlich die Politik, die die SPD macht, als gegen ihre Interessen auch verstehen. Aber es ist so ein bisschen Hilflosigkeit. Also du hast 30, 40 Jahre Stellvertreterpolitik mitgemacht, die Arbeit war sehr weitgehend entpolitisiert und jetzt ist so ein bisschen die Frage, okay, was ist denn eigentlich die Alternative dazu? Ja, gleichzeitig ist es ja so, dass so Tarifkommissionen jetzt auch nicht unbedingt von der Basis her kommen, sondern auch immer so ein bisschen handpicked sind von den Hauptamtlichen, ne? Also die, oft ist es ja bei solchen Kommissionen schon so, dass man sich überhaupt bemühen muss, jemanden zu finden, der sich diese zusätzliche Arbeit mit ans Bein bindet. Und dann spricht man natürlich auch vielleicht die Kolleginnen und Kollegen an, die einem eh ins tarifpolitische Konzept passen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich sag mal, je größer die Ebene ist, also gerade bei Flächentarifverträgen wie Post oder ÖD oder weiß ich was, in kleinen Betrieben wird die Tarifkommission noch direkt von der Mitgliederversammlung der Gewerkschaftsgruppe gewählt oder Teilversammlung oder weiß ich was. Du hast da also ein direktes Delegationsprinzip. Bei Bundestarifkommissionen hast du schon eine Landesbezirksebene, was bei uns jetzt Berlin und Brandenburg zum Beispiel als Fläche einschließt, wo dann ein Mitglied vom Fachbereichsvorstand gewählt wird und in diese Tarifkommission entsendet wird. Und die Frage ist natürlich, wenn man da mal ein bisschen nachhakt, wie wurde eigentlich in dem Betrieb darüber diskutiert, aus dem diese Person kommt, ist die Antwort meistens wenig erbaulich. Also, dass es da gar keine breite Diskussion drüber gab, sondern das dann tatsächlich war von der Leitung oder sowas oder der Kollege und die Kollegin, die das schon immer machen. Im ÖD gab es ein bisschen Generationenwechsel jetzt auch. Das ist aber auch altersbedingt, weil einige Leute, die jetzt schon sehr lange drin saßen, in Rente gehen, die sind dann eben nicht mehr Tarifkommissionsmitglied. Aber das sind Mühlen, die sehr langsam malen. Und wie du schon sagtest, ist es auch kein Selbstläufer, dass da die kritischen Leute drin sitzen. Aber man muss sagen, ein Drittel der Bundestarifkommission hat das Verhandlungsergebnis abgelehnt. Im öffentlichen Dienst jetzt gerade. Ne? Also beim letzten Mal waren es, ich weiß gar nicht, 10 Leute oder so. Und jetzt waren es schon, was man so hört, über 30 Leute, die das abgelehnt haben. Das ist also noch eine deutlich größere Uneinigkeit bei dem Verhandlungsergebnis, als das beim letzten Mal der Fall war. Ja, langsam ernährt sich das Eichhörnchen sozusagen. Ja, aber vielleicht nochmal zu der parteipolitischen Geschichte. Also Frank Sirske, Grünen-Mitglied, ehemaliger Verdi-Vorsitzender, dann direkt im Anschluss versorgt worden mit einem Bundestagsmandat von den Grünen. Fahini ist ehemalige SPD-Generalsekretärin, die da politisch gescheitert ist und dann jetzt nochmal als DGB-Vorsitzende versorgt worden ist. Also wie ist denn das Verhältnis der Gewerkschaftsführung zu, ich sag mal, insbesondere SPD und vielleicht noch ein bisschen so mit Grünen? Also ich weiß, es gibt ja auch einen Arbeitnehmerflügel auch noch von der CDU. Der spielt eigentlich überhaupt keine Rolle innerhalb dieser Partei. Das ist eher so ein bisschen nebensächlich ist so meine Wahrnehmung. Aber bei der SPD und den Gewerkschaften, da habe ich schon den Eindruck, dass es da sehr enge Verbindungen gibt, die ja auch immer mal wieder genutzt werden. Ne? Also und um die eigene politische Linie durchzudrücken, ich sag mal, Olaf Scholz hat jetzt wieder eine konzertierte Aktion ausgerufen nach dem Ukraine-Krieg, von wegen, man müsste das jetzt zusammen mit den Gewerkschaften sozialpartnerschaftlich lösen. Und ja, die Gewerkschaften haben da mitgemacht. Ich war vor einem halben Jahr auf einem Gewerkschaftskongress. Da ging es irgendwie um Einbürgerung von Migranten. Und die kritischste Person auf diesem Kongress, der gesprochen hat, war Hubertus Heil, also sozusagen der SPD-Minister selbst. So, ist es wirklich so gewesen? Ich dachte mir, what the fuck? Und wie ist diese Beziehung zwischen SPD und Gewerkschaften? Also auch gerade, wenn es darum geht, in Zeiten wie diesen dafür zu sorgen, dass es aber nicht zu viel Gegenwind aus der Gewerkschaft kommt. Naja, das ist ja historisch gewachsen, dass die SPD immer die führende Rolle innerhalb der Gewerkschaften gespielt hat. Es gibt immer noch einen Gewerkschaftsbeirat für die SPD und sowas, aber mit der Schwächung der SPD und ich meine, die Gewerkschaften haben auch jahrzehntelang eine Klientelpolitik gemacht, wo sie versucht haben, vor allen Dingen eine Besitzstandswahrung für eine Schicht von FacharbeiterInnen hinzubekommen, ne, wo sie auch Leiharbeit und andere Sachen, Agenda 2010 damals, da gab es ja auch eine konzertierte Aktion vorher, die ist gescheitert, danach gab es die Agenda 2010, Hartz-Gesetze. Die haben das alles irgendwie mitverwaltet und versucht zumindest vor allen Dingen die Industriegewerkschaften für eine schwindende Schicht allerdings von besser gestellten FacharbeiterInnen dann den Besitz zu wahren, das Einkommen hochzuhalten und sowas. Diese Schicht schwindet aber. Die Arbeitsbedingungen werden prekärer, die Löhne sinken und so weiter und so fort. Deutschland größter Niedriglohnsektor Europas. Das ist auch die Basis der SPD, die geschwunden ist und die Basis der Gewerkschaften, die geschwunden ist. Und das merkt man jetzt auch, die Parteibindung wird geringer. Aber man muss nicht SPD-Mitglied sein, um Illusionen in Sozialpartnerschaft oder Co-Management zu haben. Und es ist schon so, also Frank Wernicke, unser jetziger Verdi-Vorsitzender, der ist SPDler. Ich glaube, bei den Industriegewerkschaften ist es sogar noch krasser, dass du da eigentlich eine Nähe zur CDU eher hast oder IGBCE. Also von inhaltlich, ne? Also wo die Leute nicht unbedingt CDU-Parteimitglied sind, aber zum Teil liberale, zum Teil konservative Positionen vertreten. Und das ist ja auch klar. Politik für die eigenen FacharbeiterInnen schließt Standortnationalismus mit ein, ein internationaler Wettbewerb oder auch der Wettbewerb im eigenen Betrieb gegen die Geringverdiener, gegen die LeiharbeiterInnen, weiß ich was. Also das befördert auf jeden Fall einen starken Konservatismus innerhalb der Mitgliedschaft. Und es gibt eine über die SPD-Bindung hinausgehende Nähe zur Regierung. Also auch wenn wir jetzt einen Merz haben, der diese Regierung anführt und man kann sich die Statements angucken von Fahimi, SPDlerin, man kann sich die Statements angucken von Wernicke, die gehen in eine sehr ähnliche Richtung. Die betonen erstmal, wie positiv bestimmte Sachen, Tariftreue, Gesetz und weiß ich was im Koalitionsvertrag sind. Dann sehen sie die Arbeitszeiterhöhung, die Auflösung des 8-Stunden-Tags irgendwie ein bisschen kritisch. Das hat Fahimi gesagt in ihrem Videostatement. Dann müssen wir dranbleiben oder aufmerksam bleiben. Und da muss man sagen, Leute, ihr macht gerade die Zeitenwende mit. Also das, was ihre Funktion ist, ist eine Disziplinierung der eigenen Mitglieder und der Arbeiterinnenklasse, während gerade massiv aufgerüstet wird und während wirklich ein historisches Angriffsprogramm von der Merz-Regierung und von Unternehmensverbänden gegen die Arbeiterinnenklasse hier in Deutschland aufgelegt wird. Das klar zu benennen und zu sagen, die wollen, dass hier in Deutschland Ruhe bewahrt wird, während Deutschland mit dem neuen und alten Militarismus auf der Weltebene um seine Position kämpft und auch gegen die Arbeiterinnenklasse nach innen kämpft, das muss man klar benennen und dann muss man daran arbeiten, wie kann eine gewerkschaftliche Strategie dagegen aussehen. Aber wer die Bundeskongress 2023, hat Wernicke vorher noch ein Interview gegeben, es gibt keine Krise. Das wird von den Rechten herbeigeredet und das ist nur konjunkturell, in ein paar Jahren ist alles wieder gut, jetzt ist anderthalb Jahre später, nichts ist gut hier, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eine Realitätsverweigerung aus einem Unwillen heraus, sich auf den Klassenkampf entsprechend vorzubereiten. Und das muss wirklich in allen Strukturen bis hinunter in die Betriebe eigentlich diskutiert werden. Wie bereiten wir uns auf Arbeitsplatzabbau, Arbeitszeiterhöhung und so weiter und so fort vor und wie leisten wir dagegen? Ja, es ist auch ein bisschen Ausdruck von so einem Ökonomismus. Man hält sich bei so allgemeinpolitischen Sachen zurück, weil das ist ja dann vermeintlich nicht die Aufgabe der Gewerkschaft. Aber eigentlich, wenn wir über Aufrüstung sprechen, dann sprechen wir natürlich auch mit, okay, wie wird die gegenfinanziert? Wir hatten diese Kanonen-statt-Butter-Diskussion wortwörtlich, wie unter den Nazis jetzt sozusagen von Clemens Fuest. Und da müsste man als Gewerkschaftsführung ja eigentlich auch erkennen, okay, wenn sozusagen ein allgemeines Absenken der sozialen Sicherheit gibt, wird es natürlich sich in Druck umsetzen auf die eigene Mitgliedschaft, aber eben auch auf die Arbeiterinnenklasse allgemein. Jetzt interessiert, glaube ich, die DGB-Gewerkschaften die Arbeiterinnenklasse allgemein nicht so sehr, sondern tatsächlich eher so die eigene Mitgliedschaft. Du hast es erwähnt, Thema Facharbeiterin und so. Und dann gibt es dann eher so eine Besitzstandwahrung. Aber eigentlich ist es ja eine total kurzsichtige Politik sozusagen. Ja, natürlich. Ich meine, die Grundaufgabe der Gewerkschaften ist, die Konkurrenz der Arbeiterinnen untereinander durch eine Organisierung in der Gewerkschaft zu überwinden. Das ist der erste Schritt hin zu einem Klassenbewusstsein und einem Klassenkampf. Das hatte ich ganz am Anfang gesagt. Das ist die rudimentärste Form des Klassenkampfs, überhaupt die Konkurrenz untereinander erstmal zu beenden, indem man sich in einer Gewerkschaft organisiert und gemeinsam als Belegschaft oder über einen Betrieb hinaus kämpft. Und die Gewerkschaften positionieren sich politisch. Du meintest, sie tun immer so, als wenn sie sich da rausziehen, aber wenn es um die bedingungslose Unterstützung Israels geht oder wenn es um eine Unterstützung des verteidigungspolitischen Kurses in Bezug auf die Ukraine geht oder ne, verteidigungspolitischer Kurs der Bundesregierung, nennen Sie es, wir können es Kriegspolitik nennen, um die Sache beim Namen zu nennen, da positionieren Sie sich ja politisch und zwar sehr eindeutig. Aber eben so, dass es eben nicht in der Belegschaft diskutiert wird, was bei uns ankommt, ist dann, naja, da gibt es ja unterschiedliche Haltungen in der Belegschaft an den Fragen. Wir können das nicht diskutieren, weil das würde uns ja fragen. Also du musst mit so einen Unterschieden umgehen, aber du kannst nur mit ihnen umgehen, indem du sie ausdiskutierst. Möglichst in einer solidarischen Art und Weise, weil wir wollen zusammenkämpfen. Aber wenn du die unter den Teppich kehrst, treten Leute auch einfach aus politischen Gründen. Also sowohl aus den richtigen als auch aus den falschen. Ne? Und ohne dass du das geklärt hast. Auch auf Bezug auf die AfD, Rechtsruck haben wir doch gar nicht drüber gesprochen, beziehungsweise Polarisierung nach rechts, wie sich das dann ausdrückt. Steigende Mitgliederzahl der Gewerkschaften wählen AfD. Da wird dann sowas gemacht wie, wir unterstützen das Verbotsverfahren oder irgendwelche Bündnisse, ohne den Umgang, ohne die politischen Gründe für das Erstarken der AfD, für Antworten darauf, also ne, soziale Forderungen, Klassenkampf, was der AfD das Wasser abgraben kann, auch unter der eigenen Mitgliedschaft, ohne das irgendwie zu adressieren, sondern man sagt, wir haben jetzt hier diese AfD-Verbotskampagne unterstützt, das ist unsere Positionierung. Also Pseudopolitik, wenn du so willst, dann. Ja, vor allen Dingen halt, wie gesagt, da macht sich dann doch schon nochmal deutlich, was für Parteibücher man so hat und wie da die Netzwerke in den Parteiapparaten von eben SPD und Co. sind. Weil das ist ja eigentlich eine Stützung, eine nicht demokratisch legitimierte Stützung der Regierungspolitik, die nicht diskutiert wurde. Und das ist eigentlich eine schwierige politische Kultur für eine demokratische Massenorganisation. Na gut, also wir haben jetzt eine ganze Menge über diese Vermachtung innerhalb der Gewerkschaft gesprochen. Was sind jetzt vielleicht konkret die politischen Hebel, um die DGB-Gewerkschaften in eher eine kämpferische, klassenorientierte Richtung zu bewegen? Welche Möglichkeiten gibt es denn, Klassenbewusstsein in der alltäglichen Gewerkschaftsarbeit zu fördern und dahin zu bringen, sozusagen, dass es eher ein wieder eher antagonistisches Verhältnis wird als ein sozialpartnerschaftliches? Also wir reden hier über eine längerfristige Perspektive, ne? Weil das muss, glaube ich, allen auch ZuhörerInnen, die sich überlegen, ne, wie geht man mit Gewerkschaften um, klar sein. Arbeit im Betrieb und Arbeit in der Gewerkschaft ist nichts, was du an- und wieder ausschaltest. Also um dich in einem Betrieb zu verankern, um überhaupt Leute dazu zu bringen, dir zuzuhören, vielleicht deinen kritischen Positionen Gehör zu schenken und die vielleicht auch zu teilen, das braucht eine gewisse Zeit. Und Gewerkschaftsarbeit ist da auf lange Sicht angelegt. Ich glaube, das A und O ist, dass Kolleginnen mit kritischen Positionen sich tatsächlich im Betrieb verankern und einen Kampf um die Strukturen führen. Weil du hast auf der einen Seite natürlich viele gute Ansätze, viele Leute sind kritisch, aber du kannst, was ich am Anfang meinte, auch auf Konferenzen teilweise gute Anträge durchbringen. Wenn der komplette Apparat aber der Meinung ist, dass das falsch ist, dann kannst du so viel beschließen, wie du willst, es passiert trotzdem überhaupt nichts. Also du musst auch die Kolleginnen darauf orientieren, personelle Alternativen zu stellen. Du brauchst ein alternatives Programm, du brauchst eine klassenkämpferische Strategie, aber du brauchst auch Leute, die das umsetzen, weil das ist so ein bisschen das, wo sich so manchmal so ein bisschen linksreformistische Teile drum drücken, die sagen, da sitzen doch gute Leute, das sind alles Kolleginnen und Kollegen, das stimmt auch zum Teil, aber es ist nicht so, dass man einfach was anderes beschließt und dann wird was anderes gemacht, weil Leute tatsächlich ein Interesse vertreten, das nicht zu tun, weil eben ihre Vermittlerrolle ihnen auch eine herausragende Stellung materiell zusichert. Also relativ, je höher man in die Gewerkschaft kommt, wenn du dir die Industriegewerkschaften anschaust, die haben ja schon ein sehr hohes Einkommen. Du bist als Gewerkschaftsamtlicher raus aus dem normalen Arbeitsalltag und den ganzen Sachen. Ich will damit nicht sagen, dass die Arbeitsbedingungen gerade bei Verdi und so alle super sind, aber du bist in einer anderen Situation und das hebt dich schon gegenüber Kolleginnen raus und da bist du natürlich unter einem extremen Druck, dich anzupassen und in einem Arbeitgeberverhältnis von Verdi zu sein, macht auch nochmal einen zusätzlichen Druck und sowas. Also ne, es ist nicht damit getan, dass man bessere Positionen durchsetzt. Man braucht auch andere Leute. Der Kampf um die Konferenzen, der Kampf um die ehrenamtlichen Strukturen ist da sehr wichtig, aber es funktioniert nur mit einer betrieblichen Verankerung. Es gibt genug Kolleginnen, die Kritik haben, die willens wären, weiter zu kämpfen und sich eigentlich aus einer richtigen Kritik aber frustriert abwenden von den Gewerkschaften, weil sie nicht sehen, dass das irgendwie eine Alternative ist, dass sie sich durchsetzen. Also sich da zu vernetzen, und das ist auch das die Aufgabe vom Netzwerk für eine kämpferische und demokratische Verdi zum Beispiel, innerhalb der Gewerkschaften wirklich ein Netzwerk von kritischen Kolleginnen, eine reale Opposition aufzubauen, die auch in Tarifrunden, wie wir das jetzt zum Beispiel machen, es gibt ein Verhandlungsergebnis im öffentlichen Dienst, aus unserer Sicht zu lange Laufzeit, Einstieg in die 42-Stunden-Woche, Knebelparagraf für Auszubildende, was da mit drin ist, ne? Also Gesinnungsschnüffelei, zu geringe Lohnerhöhungen, die da drin sind. Wir schlagen den Kolleginnen vor, mit Nein zu stimmen in der kommenden Mitgliederbefragung, haben dazu eine Petition gestartet, bieten jetzt Treffen an, wo man sich vernetzen kann, damit genau diese Vereinzelung überwunden werden kann. Weil das ist auch so ein bisschen das Ding, in diesen Diskussionen wurde ein Ergebnis angenommen oder nicht, wird gerne das Argument bemüht, ja, wir in Stadt XY, sei es Leipzig, sei es in NRW als Land, sei es Berlin, wir sind ja streikbereit, aber der Rest der Republik, da geht's einfach nicht. Die sind noch nicht so weit. Also wir könnten das durchsetzen, aber da geht es nicht. Und das kannst du nur überwinden, indem die Leute sich selbst vernetzen und feststellen, wie die ist denn die Stimmung vor Ort. Weil um realistisches Bild zu bekommen, muss man es sich selbst machen tatsächlich. Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen kurz über den Gewerkschaftsapparat gesprochen. Also ist ja so, dass dann so besonders aktive Kolleginnen dann auch schnell mal von der Gewerkschaftsbürokratie aufgesogen werden. Wie kann man das denn verhindern? Oder beziehungsweise wie kann man dafür sorgen, dass dann auch linke Gewerkschaftssekretäre vielleicht nicht primär sich anpassen, sondern auch ein bisschen Wind in die Sache reinbringen? Ja, das ist immer die Frage, was das Selbstverständnis von einem ist und wie weitgehend das ist. Ich kann sagen, das Einzige, was wirklich helfen kann, was es nicht immer in jedem Fall tut, aber was helfen kann, ist, sich weitergehend politisch zu organisieren. Ich bin jetzt selbst lange auch in einer revolutionären Organisation, in der SOL, hat das ja am Anfang gesagt, auch organisiert. Hätte ich da dieses Netzwerk von Genossinnen, die selbst schon Erfahrung gemacht haben, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen wir gemeinsam Initiativen starten, nicht, und ich bin nicht mal hauptamtlich in der Gewerkschaft, würde es mir extrem schwer fallen, da immer den richtigen Kurs zu bekommen oder auch wenn tatsächlich Fehler passieren, das bleibt nirgendwo aus in der politischen Arbeit, das zu bilanzieren, zu gucken, okay, was haben wir falsch gemacht, wo kam das her? Das ist nicht nur eine individuelle Verantwortung, das ist eine kollektive Verantwortung. Und so kann es auch Hauptamtlichen in der Gewerkschaft nur helfen, Teil von Netzwerken, von Organisationen zu sein. Wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen, der reine Ökonomismus wird nur zu einer Selbstmitverwaltung des Systems führen, wenn du nicht irgendeine politische Kraft hast, die eine Überwindung des Systems zumindest als Programm hat. Und das brauchst du als Background. Damit bist du noch nicht gefeit vor jedem Druck und vor jedem Einknicken. Und ich glaube, gerade wenn RevolutionärInnen eine hauptamtlichen Stelle annehmen sollten innerhalb des Gewerkschaftsapparates, muss klar sein, es wird früher oder später der Moment kommen, wo du dich entscheiden musst. Passt du dich an? Sagst du den Kolleginnen, dass sie einen schlechten Abschluss annehmen sollen, weil du dich in einem Beschäftigungsverhältnis, in einem Abhängigkeitsverhältnis innerhalb der Gewerkschaft befindest? Oder sagst du wirklich, das mache ich hier auf Zeit, ich versuche das Maximum rauszuholen, aber es ist völlig klar, wenn der Druck zu groß wird, muss ich mich anpassen oder muss raus. Oder wir schaffen es tatsächlich, und das ist hilfreich, also Sozialistinnen, Kommunistinnen in den Gewerkschaften auch als Sekretärinnen zu haben, ist hilfreich, weil das auch die Arbeit im Betrieb zwischen ehrenamtlichen Strukturen und hauptamtlichen Strukturen erleichtert. Aber das ist ein extrem schwieriges Feld und nicht immer ist es empfehlenswert, so eine Position oder so eine Anstellung dann einzugehen oder nicht. Aber sich zu organisieren, ist das A und O dabei. Es gibt ja neben euch noch eine ganze Reihe anderer linker Netzwerke, die in der Gewerkschaftsarbeit mitarbeiten. Ich nenne jetzt mal Marx 21, die MLPD macht da ja auch Sachen oder die interventionistische Linke. Und es gibt auch eher jetzt sozusagen dann vielleicht nicht revolutionäre, wie Verdi Aktiv und Betrieb und Gewerkschaft, die aus der Linken herauskommen. Ja, welche Rolle spielen denn diese linken Netzwerke dann ganz praktisch? Und gibt es da auch Zusammenarbeit, was ja auch eigentlich sozusagen naheliegend wäre? Nee, das ist total naheliegend. Und wir sind ja auch, also das Netzwerk für eine demokratische, kämpferische und demokratische Verdi ist ja keine Soll-Only-Organisation oder ist gar keine Organisation, ist kein Soll-Only-Netzwerk, sondern wir haben da auch Kolleginnen aus anderen Organisationen zu. Wir hatten eine Initiative Sagt Nein rund um den Verdi-Bundeskongress, wo es nämlich um die Frage, unterstützt man Aufrüstung und Waffenlieferungen an die Ukraine und so. Da haben wir gemeinsam auch größere Veranstaltungen gemacht. Es gibt die Verdi-Linke NRW, das ist auch ein Netzwerk, was es schon sehr lange gibt, mit dem wir uns hin zu den Orga-Wahlen absprechen. Und das sollte eh eine Aufgabe sein, die wir auch versuchen werden, jetzt die nächsten Monate anzusprechen, weil 2026 stehen wieder Organisationswahlen innerhalb von Verdi an. Das heißt, es gibt wieder Konferenzen auf allen Ebenen, es werden neue Vorstände besetzt, es werden Delegierte für den Bundeskongress dann letztendlich gewählt. Und sich da abzusprechen, zu überlegen, okay, wie können wir über Organisationsgrenzen hinweg welche Initiativen setzen, wo macht es Sinn für uns, uns gemeinsam abzusprechen, wo sind wir auf den Konferenzen, einfach um da auch die Zersplitterung zu überwinden, ohne zu sagen, wir müssen jetzt alles hundertprozentig teilen, aber auch an der Frage von Krieg und Frieden haben wir teilweise, wo wir uns zumindest einig waren, mit Leuten, die eher aus einem linkssozialdemokratischen Spektrum, aber ne, so 80er Jahre antimilitaristische Bewegungs- und Selbstverständnis hatten, da an einem Strang gezogen, wohingegen wir uns an anderen Fragen überhaupt nicht einig waren. Aber das muss man dann halt machen, im Sinne einer Einheitsfront auch innerhalb der Gewerkschaft agieren. Marx 21 ist eine Kraft. Da gibt es sicherlich in einigen Bereichen Ansätze, wo wir mit Kolleginnen mehr zusammenarbeiten wollen würden. Aber ich sag mal, gerade im hauptamtlichen Bereich ist es auch extrem unterschiedlich, mit wem du da gerade sprichst. Ne? Also es gibt da Kolleginnen, denen ich inhaltlich sehr nahe stehe, die aus meiner Sicht da die korrekten Positionen auch vertreten. Andere tun das nicht, gehen eher in eine sozialpartnerschaftliche Richtung. Und mein Eindruck ist auch, dass es solche Netzwerke gibt, die vor allen Dingen ihr eigenes Ding machen und gar nicht offen auftreten, auch eine andere Strategie verfolgen. Ne? Also wo man dann sagt, wir wollen eine reale Opposition, die eine politische und personelle Alternative aufbaut in den Gewerkschaften. Marx 21 und andere sind da vielleicht eher der Meinung, dass das nicht notwendig ist, sondern dass man versucht, hier und da an bestimmten Fragen wie Organizing oder weiß ich was, ein bisschen was Besseres durchsetzt und das wird dann schon die Gewerkschaft verändern. Also gibt's da auch, glaube ich, in der Strategie Unterschiede. Aber ja, wo sich das anbietet, arbeitet man natürlich zusammen. Das müssen wir auch. Wir sind mit Lenin eingestiegen. Dann lass uns vielleicht auch mit Lenin enden. Lenin hat, du hast es vorhin schon erwähnt, den Begriff des linken Radikalismus als eine Kinderkrankheit der kommunistischen Bewegung geprägt. Also eine eher unreife Phase, die viele Bewegungen ja in ihrer Entwicklung durchmachen. Lesenswerte Schrift dazu von 1920, also die empfehle ich immer gern. Linke Radikale lehnen nach Lenin Parlamentarismus, Gewerkschaftsarbeit oder Bündnisse mit reformistischen Kräften kategorisch ab. Also für Lenin ist es dann keineswegs Ausdruck von einer konsequent linken Haltung, sondern von politischem Dogmatismus. Der linke Radikalismus ist eine Verweigerung von Strategie zugunsten einer reinen Haltung, sozusagen eine Haltung, die nicht mit Widersprüchen umgehen möchte oder beziehungsweise die widersprüchliche Realität ignoriert. Revolutionäre Politik bedeutet für Lenin geduldige Arbeit in den Massen, auch wenn das unrein, widersprüchlich oder unbequem ist oder, wie du vorhin gesagt hast, langatmig. Das ist ja letztlich auch euer Konzept und das vieler anderer linker Gruppen, die sich in Gewerkschaften organisieren. Jetzt gibt es natürlich eine ganze Menge an linken Radikalen da draußen. Also man muss ja nur auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, gehen, um da eine ganze Menge von Haltung mitzubekommen. Vielleicht auch mit dem Blick auf den gegenwärtigen Rechtsruck. Was müsste man dann an dieser Haltung vielleicht ändern, um tatsächlich irgendwie noch einwirken zu können gegen diesen Rechtsruck? Und was würdest du diesen Genossen bezüglich Gewerkschaftsarbeit da mitgeben, wie sie sich da praktisch verhalten soll? Das hat verschiedene Ebenen, was du sagst, ne? Die allgemeine politische Arbeit gegen die Polarisierung nach rechts, das ist natürlich nicht nur Aufgabe der Gewerkschaften, sondern da spielt dann Linkspartei, soziale Bewegungen, andere Akteure auch eine sehr wichtige Rolle. aber die Gewerkschaften oder die DGB-Gewerkschaften sind die größten Arbeiterinnenorganisationen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt haben. Gerade weil wir keine sozialistische Arbeiterinnenmassenpartei haben, kommt ihnen eigentlich eine wirklich zentrale Rolle dabei zu, nicht diese zu ersetzen, aber zumindest irgendwie ein Kampfangebot zu schaffen und, was ich vorhin auch meinte, eine reale Analyse der Ursache des Erstarkens der AfD, eine reale Kampfperspektive, wie kann man die schwächen und solche Sachen, das muss schon aus den Gewerkschaften kommen, und darum Kampf zu führen, ist lohnenswert. Nun habe ich keinen, oder wir haben auch keinen DGB-Fetisch, ne? Also die DGB-Gewerkschaften sind für uns der jetzige beste Ansatzpunkt für Klassenkampf, beziehungsweise um Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. Das bedeutet aber nicht, dass alle Leute, die erreichbar für uns sind, innerhalb dieser Gewerkschaft sind, weil, was ich vorhin meinte, ne, Leute, die gerade kämpfen wollen, haben vielleicht aus einer nachvollziehbaren Kritik den Gewerkschaften schon den Rücken zugewendet, weil sie keine Alternative sahen. Und diese Leute zu sammeln, mit denen gemeinsam in den Gewerkschaften zu kämpfen, das ist auch eine Aufgabe, die wir haben. Und das, was du zitiert hast von Lenin, finde ich auch wichtig, dass man mit Widersprüchen umgeht und guckt, wo kann man eine Einheitsfront mit anderen zusammen machen an bestimmten Fragen, wie zum Beispiel Kriegspolitik, ohne sein eigenes Programm aufzugeben. Das ist ein ganz zentraler Punkt dabei, glaube ich. Weil dann läufst du nämlich Gefahr, wenn du sagst, okay, wir geben jetzt unsere Position auf, damit wir diese oder jene kleinere Verbesserung oder Schritt nach links machen können, da kommst du sofort in den Strudel, dich anzupassen. Und ich sag mal, der Grad zwischen ultralinker Haltung, wo es eine berechtigte Kritik am Apparat, an der Bürokratie, an dem ganzen Scheiß gibt, sich abzuwenden und sich anzupassen, der ist extrem klein und extrem schwierig. Deswegen muss man das auch immer wieder bilanzieren, ausloten. Was kann man diesen Leuten sagen? Sie werden nicht, wie wir das auch am Anfang festgestellt haben, vor allen Dingen nicht als kleine kommunistische Organisation irgendeine Form von Arbeiterinnen-Massenorganisation schaffen, die ein reines Programm vertritt. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt, vor allen Dingen nicht beim jetzigen niedrigen Stand des Klassenbewusstseins. Das wird nicht funktionieren. Und man läuft immer Gefahr, sich selbst zu isolieren. Gleichzeitig sind die Gewerkschaften so geschwächt, dass du auf jeden Fall auch in Deutschland sowas wie eine Gelbwestenbewegung vielleicht sehen kannst, wo ganz, ganz viele Angehörige der Arbeiterinnenklasse auf die Straße gehen für bestimmte soziale Fragen auch, ohne dass das in den Gewerkschaften gerade eine große Rolle spielt. Ne? Also da müssen wir so auch als revolutionäre Organisation so flexibel sein in unserer Herangehensweise, nicht die Gewerkschaften dann zu verlassen, aber wahrzunehmen, da gibt es eine Bewegung außerhalb der Gewerkschaften und einen Kampf darum zu führen, wie zum Beispiel Antikürzungsproteste in Berlin oder sowas, einen Kampf darum zu führen, dass die Gewerkschaften dabei eine zentrale Rolle einnehmen, die Kolleginnen, die in ihnen organisiert sind, zu orientieren, darüber hinaus auch für die gesamte Klasse zu kämpfen und eben nicht nur für vermeintliche kleinere Schicht von FacharbeiterInnen oder sowas. Ja, damit es keine Missverständnisse gibt, ich habe jetzt gerade Lenin nicht zitiert, sondern das er sozusagen versucht, in eigenen Worten ein bisschen zusammenzufassen. Am besten selber nachlesen, was der Lenin dazu schreibt. Sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Ja. Genau, also das, was du sagst, also wie man das sozusagen hinbekommt, ohne das eigene Programm aufzugeben, trotzdem aktiv zu sein und irgendwie den Kontakt zu normalen Menschen zu halten, egal ob jetzt in Gewerkschaften oder auch allgemein, das glaube ich wichtig, und sich da sozusagen so sektiererisch abzugrenzen, bringt da nicht so viel mit einem reinen Programm, weil im Zweifelsfall interessieren sich die Leute vielleicht nicht dafür, wer jetzt hier das kommunistische Programm hat, sondern wer halt irgendwie Antworten für ihre Alltagsprobleme, und eigentlich ist Lenin auch jemand, der das vorgelebt hat in der Oktoberrevolution. Also der ist da ja sozusagen nicht eins zu eins mit dem bolschewistischen Programm aufgetreten, sondern er hat auf das, was politisch passiert, reagiert und eben nicht irgendwie seine Formeln heruntergebetet und gedacht, das klappt dann schon irgendwie alles und dass die Leute werden das schon einsehen, sondern hat sich an realen Kämpfen orientiert, also zum Beispiel den um Frieden, aber auch um Brot und so weiter und so fort, die Aufteilung des Landes und so weiter. Sehr, sehr schönes Gespräch, vielen Dank. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich kann vielleicht kurz darauf hinweisen, ne, wer sich dafür interessiert, zu aktuellen Tarifrunden und sowas, gibt es auch oft Stellungnahmen von uns. Das ist einfach netzwerk-verdi.de, Netzwerk von der Kämpferischen und Demokratische Verdi. Und genau, gerade läuft auch eine Unterschriftenaktion, wo sich Kolleginnen gern beteiligen können. Das haben wir auch alles verlinkt. Kann ich dir vielleicht für die Shownotes auch nochmal schicken oder sowas. Genau, wo Leute jetzt mittlerweile auch angefangen haben zu unterschreiben, um zu zeigen, wir lehnen das Ergebnis im öffentlichen Dienst ab. Das ist gerade eine aktuelle Kampagne. Gibt es nächste Woche auch Treffen. Also wenn Leute uns zuhören oder wenn es jetzt rechtzeitig erscheint, das wird auch noch eine Weile laufen. Macht das gerne. Und vielleicht für euch da draußen, ihr seid noch nicht Gewerkschaftsmitglied, werdet's und werdet vielleicht auch aktiv in der Gewerkschaft, auch unabhängig davon, ob ihr in anderen politischen Organisationen schon aktiv seid. Es ist nichts Falsches, sich auch nochmal im Betrieb zu verankern, dann nochmal konkret mit den Kolleginnen für die eigenen politischen Inhalte zu werben und dann vielleicht auch den Druck auf die Gewerkschaftsführung aufzubauen, damit es wieder ein bisschen klassenkämpferischer vorangeht, weil die nächsten Arbeitskämpfe stehen auf jeden Fall bevor und das wären, glaube ich, harte Auseinandersetzungen. In diesem Sinne, René, danke, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.